Drittens, der Schatten. Die gesamte Schöpfung existiert in dir. Und alles, was in dir ist, existiert auch in der Schöpfung. Es gibt keine Grenze zwischen dir und einem Gegenstand, der dir ganz nahe ist. Genauso wie es keine Entfernung zwischen dir und sehr weit entfernten Gegenständen gibt. Alle Dinge, die kleinsten und größten, die niedrigsten und höchsten, sind in dir vorhanden als ebenbürtig. Ein einziges Atom enthält alle Elemente der Erde. Eine einzige Bewegung des Geistes beinhaltet alle Gesetze des Lebens. In einem einzigen Tropfen Wasser findet man das Geheimnis des endlosen Ozeans. Eine einzige Erscheinungsform deiner selbst enthält alle Erscheinungsformen des Lebens überhaupt. Kahil Gibran. Der Mensch sagt ich und versteht darunter erst einmal eine Vielzahl verschiedener Identifikationen. Ich bin ein Mann, ein Deutscher, ein Familienvater, ein Lehrer. Ich bin aktiv, dynamisch, tolerant, tüchtig, tierlieb, Kriegsgegner, Teetrinker, Hobbykoch und so weiter. Solchen Identifikationen gingen irgendwann Entscheidungen voraus, die unter jeweils zwei Möglichkeiten wählten, einen Pol in die Identifikation integrierten und den anderen Pol ausschlossen. So schließt die Identifikation »Ich bin aktiv und tüchtig« gleichzeitig aus »Ich bin passiv und faul«. Aus einer Identifikation erwächst meistens schnell auch eine Wertung. Man hat aktiv und tüchtig zu sein. Es ist nicht gut, wenn jemand passiv und faul ist. Unabhängig davon, wie weitgehend man diese Meinung nachträglich mit Argumenten und Theorien abzustützen versucht, bleibt die Wertung allein subjektiv überzeugend. Objektiv gesehen ist dies lediglich eine Möglichkeit, die Dinge zu sehen, und zwar eine sehr beliebige. Was würden wir über eine rote Rose denken, die laut verkündet, es ist gut und richtig, rot zu blühen, aber falsch und gefährlich, eine blaue Blüte zu haben? Ablehnung irgendeiner Manifestation ist immer ein Zeichen fehlender Identifikation. Deshalb lehnt das Veilchen auch blaue Blüten nicht ab. So lässt jede Identifikation, die auf einer Entscheidung beruht, einen Pol draußen vor der Tür. All das aber, was wir nicht sein wollen, was wir in uns nicht vorfinden wollen, was wir nicht leben wollen, was wir nicht in unsere Identifikation hereinlassen wollen, bildet unseren Schatten. Denn die Ablehnung der Hälfte aller Möglichkeiten bringt diese keineswegs zum Verschwinden, sondern verbannt sie nur aus der Ich-Identifikation oder aus dem Oberbewusstsein. Das Nein hat zwar einen Pol aus unserem Gesichtskreis verbannt, nicht aber seine Anwesenheit aufgehoben. Der abgelehnte Pol lebt ab sofort im Schatten unserer Bewusstheit weiter. So wie kleine Kinder glauben, man könne sich durch das Schließen der Augen unsichtbar machen, glauben die Menschen, man könne sich von der einen Hälfte der Wirklichkeit dadurch befreien, dass man sie in sich nicht anschaut. So erlaubt man dem einen Pol, zum Beispiel Tüchtigkeit, in den Lichtstrahl des Bewusstseins zu treten, während dessen Gegenpol, Faulheit, im Dunkel zu bleiben hat, damit man ihn nicht sieht. Aus dem Nicht-Sehen schließt man schnell auf ein Nicht-Haben und glaubt daran, dass das eine ohne das andere existenzfähig sei. Als Schatten, dieser Begriff wurde von C.G. Jung geprägt, bezeichnen wir also die Summe aller abgelehnten Wirklichkeitsbereiche, die der Mensch bei sich selbst nicht sieht oder nicht sehen will und die ihm daher unbewusst sind. Der Schatten ist die größte Gefahr des Menschen, da er ihn hat, ohne ihn zu kennen und ohne davon zu wissen. Der Schatten sorgt dafür, dass sich alle Absichten und Anstrengungen des Menschen letztlich in ihr Gegenteil verkehren. Alle Manifestationen, die seinem Schatten entspringen, projiziert der Mensch auf ein anonymes Böses in der Welt, weil er Angst davor hat, die wahre Quelle allen Unheils bei sich selbst zu finden. Alles, was der Mensch eigentlich nicht will und nicht mag, entströmt seinem eigenen Schatten, denn er ist die Summe dessen, was er nicht haben will. Nun führt die Weigerung, sich mit einem Teil der Wirklichkeit auseinanderzusetzen und diese zu leben, eben gerade nicht zum erhofften Erfolg. Vielmehr zwingen die abgelehnten Wirklichkeitsbereiche den Menschen dazu, sich mit ihnen besonders intensiv zu beschäftigen. Dies geschieht meistens über den Umweg der Projektion, denn hat man ein bestimmtes Prinzip in sich abgelehnt und verdrängt, so löst es immer wieder Angst und Ablehnung aus, wenn wir ihm in der sogenannten Außenwelt wieder begegnen. Um diese Zusammenhänge nachvollziehen zu können, mag es wichtig sein, noch einmal daran zu erinnern, dass wir unter Prinzipien archetypische Seinsbereiche verstehen, die sich in einer riesigen Vielfalt von konkreten Formen manifestieren können. Jede konkrete Manifestation ist dann ein formaler Repräsentant jenes inhaltlichen Prinzips. Beispiel: Multiplikation ist ein Prinzip. Dieses abstrakte Prinzip kann uns in den formal unterschiedlichsten Manifestationen begegnen. 3 mal 4, 8 mal 7, 49 mal 348 und so weiter. Diese äußerlich unterschiedlichen Ausdrucksformen sind aber allesamt Repräsentanten des einen Prinzips Multiplikation. Weiterhin sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass die Außenwelt aus den gleichen archetypischen Prinzipien aufgebaut ist wie die Innenwelt. Das Gesetz der Resonanz besagt, dass wir immer nur mit dem in Kontakt kommen können, zu dem wir in Resonanz stehen. Diese Überlegung, die in Schicksal als Chance ausführlicher dargestellt ist, führt zur Identität von Außenwelt und Innenwelt. In der hermetischen Philosophie wird diese Gleichheit von Außenwelt und Innenwelt, beziehungsweise von Mensch und Kosmos, in die Worte gekleidet: Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Im zweiten Teil dieses Hörbuches werden wir diesen Problemkreis im Kapitel über die Sinnesorgane noch einmal unter einem anderen Blickwinkel abhandeln. Projektion bedeutet also, dass wir aus der einen Hälfte der Prinzipien ein Außen machen, weil wir sie als Innen nicht akzeptieren wollen. Wir sagten eingangs bereits, dass das Ich verantwortlich für die Abgrenzung von der Summe allen Seins ist. Das Ich konstelliert ein Du, das als Außen erlebt wird. Wenn aber der Schatten aus all jenen Prinzipien besteht, die das Ich nicht integrieren wollte, so sind letztlich Schatten und Außen identisch. Wir erleben unseren Schatten immer als Außen. Würden wir ihn in und bei uns sehen, wäre er nicht länger der Schatten. Die abgelehnten, nun scheinbar von außen auf uns zukommenden Prinzipien bekämpfen wir jetzt im Außen genauso leidenschaftlich, wie wir es in uns getan haben. Wir setzen den Versuch fort, die von uns als negativ gewerteten Bereiche aus der Welt zu schaffen. Da dies jedoch unmöglich ist, siehe Polaritätsgesetz, wird aus diesem Versuch eine Dauerbeschäftigung, die garantiert, dass wir uns mit dem abgelehnten Teil der Wirklichkeit besonders intensiv beschäftigen. Hierin liegt eine ironische Gesetzmäßigkeit, der sich keiner entziehen kann. Der Mensch beschäftigt sich am meisten mit dem, was er nicht will. Dabei nähert er sich dem abgelehnten Prinzip so weit an, dass er es schließlich selbst lebt. Es lohnt sich, die beiden letzten Sätze nicht mehr zu vergessen. Die Ablehnung irgendeines Prinzips sorgt mit Sicherheit dafür, dass der Betroffene dieses Prinzip selbst leben wird. Nach diesem Gesetz nehmen die Kinder später einmal die Verhaltensweisen an, die ihnen bei ihren Eltern so verhasst waren, werden Kriegsgegner mit der Zeit militant, Moralisten ausschweifend, Gesundheitsapostel schwer krank. Man sollte nicht übersehen, dass auch Ablehnung und Kampf letztlich Hinwendung und Beschäftigung bedeuten. Im selben Sinne weist auch die strikte Vermeidung eines Wirklichkeitsbereiches darauf hin, dass ein Mensch hiermit ein Problem hat. Die interessanten und wichtigen Bereiche für einen Menschen sind diejenigen, welche er bekämpft und vermeidet. Denn sie fehlen ihm in seinem Bewusstsein und machen ihn unheil. Einen Menschen können allein die Prinzipien im Außen stören, die er bei sich selbst nicht integriert hat. Es sollte an dieser Stelle klar werden, dass es in Wirklichkeit keine Umwelt gibt, die uns prägt, formt, beeinflusst oder krank macht. Die Umwelt verhält sich wie ein Spiegel, in dem wir immer nur uns selbst sehen, allerdings auch und besonders unseren Schatten, für den wir bei uns selbst blind sind. Genauso wie wir von unserem physischen Körper bei Eigenbetrachtung nur einen kleinen Teil sehen, viele Bereiche aber nicht sehen können, Augenfarbe, Gesicht, Rücken etc., und für deren Betrachtung die Reflexion eines Spiegels benötigen, genauso besitzen wir für unsere Psyche eine Teilblindheit und können den uns unsichtbaren Teil, Schatten, nur über die Projektion und Reflexion der sogenannten Umwelt oder Außenwelt erkennen. Erkenntnis bedarf der Polarität. Die Spiegelung nützt aber nur dem etwas, der sich auch in dem Spiegel erkennt. Ansonsten wird sie zur Illusion. Wer im Spiegel seine blauen Augen betrachtet, aber nicht weiß, dass es seine eigenen Augen sind, die er sieht, der erntet Täuschung statt Erkenntnis. Wer in dieser Welt lebt, aber nicht erkennt, dass alles, was er wahrnimmt und erlebt, er selbst ist, verstrickt sich in Täuschung und Illusion. Zugegeben, die Täuschung wirkt unglaublich echt und real. Manche sprechen sogar von beweisbar, doch sollte man nicht vergessen. Auch ein Traum wirkt genauso echt und real, solange wir uns in ihm befinden. Man muss erst aufwachen, um den Traum als Traum erkennen zu können. Dies gilt auch für den großen Traum unseres Daseins. Man muss zuerst aufwachen, um die Illusion durchschauen zu können. Unser Schatten flößt uns Angst ein. Kein Wunder, besteht er doch ausschließlich aus all jenen Wirklichkeitsanteilen, die wir am weitesten von uns weggeschoben haben, die wir am wenigsten leben oder überhaupt nur in uns vorfinden wollen. Der Schatten ist die Summe dessen, von dem wir aufs Tiefste überzeugt sind, dass es aus der Welt geschafft werden müsste, damit diese gut und heil werde. Doch gerade das Gegenteil ist der Fall. Der Schatten beinhaltet all das, was der Welt, unserer Welt, zum Heilwerden fehlt. Der Schatten macht uns krank, das heißt unheil, denn er fehlt uns zum Heil. In der Gralserzählung geht es gerade um dieses Problem. König Amfortas ist krank. Verletzt durch den Speer des Schwarzmagiers Klingsor oder in anderen Fassungen durch einen Heidengegner oder sogar unsichtbaren Gegner. All diese Figuren sind eindeutige Symbole für Amfortas Schatten, seines ihm unsichtbaren Gegners. Sein Schatten verletzt ihn und er kann aus eigener Kraft nicht gesund, nicht mehr heil werden, denn er traut sich nicht, nach der wahren Ursache seiner Wunde zu fragen. Diese notwendige Frage wäre aber die Frage nach der Natur des Bösen. Da er sich diesem Konflikt nicht stellen will, kann sich seine Wunde nicht schließen. Er wartet auf einen Erlöser, der den Mut hat, die heilende Frage zu stellen. Parsival ist dieser Aufgabe gewachsen, denn er geht, wie sein Name sagt, mitten hindurch. Mitten durch die Polarität von Gut und Böse und erwirbt sich so die Legitimierung, die erlösende, die heilende Frage zu stellen. Was fehlt dir, Oheim? Die Antwort ist immer die gleiche, bei Amfortas wie bei jedem Kranken. Dein Schatten. Allein die Frage nach dem Bösen, nach dem dunklen Bereich im Menschen, hat in unserer Geschichte heilende Wirkung. Parsival hat auf seinem Weg sich mutig mit seinem Schatten auseinandergesetzt und ist hinabgestiegen in die dunklen Tiefen seiner Seele, bis er Gott verfluchte. Wer diesen Weg durch die Dunkelheit nicht scheut, wird schließlich ein echter Heilsbringer, ein Erlöser. Alle mythischen Helden mussten sich deshalb mit Ungeheuern, Drachen und Dämonen und der Hölle selbst auseinandersetzen, wollten sie heil und heilskräftig werden. Der Schatten macht krank, die Begegnung mit dem Schatten heil. Dies ist der Schlüssel zum Verständnis von Krankheit und Heilung. Ein Symptom ist immer ein in die Stofflichkeit gesunkener Schattenanteil. Im Symptom manifestiert sich das, was dem Menschen fehlt. Im Symptom lebt der Mensch das, was er im Bewusstsein nicht leben wollte. Das Symptom macht den Menschen über den Umweg des Körpers wieder ganz. Es ist das Komplementärprinzip, das dafür sorgt, dass die Ganzheit letztlich nicht verloren geht. Weigert sich ein Mensch, ein Prinzip in seinem Bewusstsein zu leben, dann sinkt dieses Prinzip in den Körper und erscheint hier als Symptom. Dies zwingt den Menschen, das abgewehrte Prinzip dennoch zu leben und zu verwirklichen. So macht das Symptom den Menschen heil. Es ist der körperliche Ersatz für das, was der Seele fehlt. Jetzt werden wir das alte Frage- und Antwortspiel neu verstehen. Was fehlt Ihnen und ich habe dieses Symptom. Das Symptom zeigt in der Tat, was dem Patienten fehlt, denn das Symptom ist selbst das fehlende Prinzip, stofflich und sichtbar geworden im Körper. Kein Wunder, dass wir unsere Symptome so wenig mögen. Zwingen sie uns doch zur Verwirklichung jener Prinzipien, die wir doch gerade nicht leben wollten. Und so setzen wir unseren Kampf gegen die Symptome fort, ohne die gebotene Chance zu nutzen, das Symptom zum Heilwerden zu benutzen. Gerade im Symptom können wir uns erkennen lernen, können wir jene Seiten unserer Seele anschauen, die wir so bei uns niemals entdecken würden, da sie im Schatten liegen. Unser Körper ist der Spiegel unserer Seele. Er zeigt uns auch das, was die Seele ohne Gegenüberstellung nicht erkennen kann. Doch was nützt der beste Spiegel, wenn wir das Gesehene nicht auf uns beziehen? Dieses Buch will helfen, jenen Blick zu schulen, den wir brauchen, um im Symptom uns selbst zu entdecken. Der Schatten macht den Menschen unehrlich. Der Mensch glaubt immer, nur das zu sein, womit er sich identifiziert, oder nur so zu sein, wie er sich selbst sieht. Diese Eigeneinschätzung nennen wir Unehrlichkeit. Damit meinen wir immer die Unehrlichkeit gegenüber sich selbst und nicht irgendwelche Lügen oder Betrügereien anderen Menschen gegenüber. Alle Betrügereien dieser Welt sind harmlos, gemessen an dem, was der Mensch sich selbst ein Leben lang vorlügt. Ehrlichkeit gegenüber sich selbst gehört zu den härtesten Forderungen, die man stellen kann. Deshalb wird seit alters her allen nach Wahrheit Suchenden die Selbsterkenntnis als wichtigste und schwierigste Aufgabe genannt. Selbsterkenntnis meint, das Selbst zu finden, nicht das Ich, denn das Selbst umfasst alles. Das Ich aber verhindert durch seine Abgrenzung ständig das Erkennen des Ganzen, des Selbst. Doch für den, der um mehr Eigenehrlichkeit bemüht ist, kann Krankheit zu einem großartigen Hilfsmittel auf seinem Weg werden. Denn Krankheit macht ehrlich. Im Krankheitssymptom leben wir deutlich und sichtbar, was wir in unserer Psyche wegdrängen und verbergen wollen. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, über ihre tiefsten Probleme, falls sie sie überhaupt kennen, frei und öffentlich zu reden. Doch ihre Symptome erzählen die Menschen ausführlich jedem. Genauer und exakter kann aber ein Mensch nicht über sich Auskunft geben. Krankheit macht ehrlich und entlarvt schonungslos die verborgen gehaltenen Abgründe der Seele. Diese ungewollte Ehrlichkeit ist wohl auch die Basis für die Sympathie und Zuwendung, die man dem Kranken gegenüber empfindet. Die Ehrlichkeit macht ihn sympathisch, denn im Kranksein wird der Mensch echt. Die Krankheit kompensiert alle Einseitigkeiten und bringt ihn zurück zur Mitte. Da verschwindet plötzlich viel von den aufgeblasenen Ego-Spielen und Machtansprüchen. Da werden viele Illusionen schlagartig zerstört und eingefahrene Lebenswege werden plötzlich in Frage gestellt. Ehrlichkeit besitzt eine eigene Schönheit, von der etwas im Kranken sichtbar wird. Fassen wir zusammen. Der Mensch als Mikrokosmos ist ein Abbild des Universums und enthält die Summe aller Seinsprinzipien latent in seinem Bewusstsein. Der Weg des Menschen durch die Polarität verlangt von ihm, diese in ihm latent angelegten Prinzipien durch konkretes Handeln zu verwirklichen, um sich dadurch ihrer schrittweise bewusst zu werden. Erkenntnis bedarf aber der Polarität. Diese wiederum zwingt den Menschen, sich ständig zu entscheiden. Jede Entscheidung zerlegt die Polarität in einen akzeptierten Teil und in einen abgelehnten Pol. Der akzeptierte Teil wird in Verhalten umgesetzt und somit bewusst integriert. Der abgelehnte Pol gerät in den Schatten und erzwingt unsere weitere Aufmerksamkeit, indem er scheinbar von außen wieder auf uns zukommt. Eine spezifische und häufige Form dieses generellen Gesetzes ist die Krankheit. Hierbei stürzt ein Schattenanteil in die Körperlichkeit und somatisiert sich als Symptom. Das Symptom zwingt uns über den Körper, das freiwillig nicht gelebte Prinzip dennoch zu verwirklichen und bringt den Menschen somit wieder ins Gleichgewicht. Das Symptom ist die somatische Verdichtung dessen, was uns im Bewusstsein fehlt. Das Symptom macht den Menschen ehrlich, da es verdrängte Inhalte sichtbar macht.